wärst du wahrscheinlich vielleicht nicht. Dein kaputter Patriotenstaat hält mich nicht vom Denken ab. Links ne Knüppel, rechts Pistole, du kennst nur die eine Parole. Vernichten und zerschlagen, nur nicht nach Ideen fragen. Bulle, Bulle, ich sag's ins Gesicht. Wärst du wahrscheinlich vielleicht nicht. Dein kaputter Patriotenstaat hält mich nicht vom Denken ab. Es stellt sich einer dir entgegen, deine Waffe kann er nicht entgehen. Hirnlos wie du nun mal bist, hast du schon immer auf Freiheit gepisst. Bulle, Bulle, ich sag's dir ins Gesicht. Hast du verteidigt, will ich nicht. Dein kaputter Patriot.